Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Ein großer Meteorit aus dem Weltall ist in die Abenteuerbucht gestürzt. Er besitzt geheimnisvolle Kräfte, denn immer wenn er zu glühen beginnt, sendet er einen Blitz aus, der allen, die von ihm berührt werden, ganz besondere Kräfte verleiht. So wie der Paw Patrol. Berthold und die Superkätzchen. An diesem Morgen brachten Ryder und die Fellfreunde den Meteoriten vom Rathaus der Abenteuerbucht zu sich in die Einsatzzentrale. Danke, dass ihr mir mit den Meteoriten helft. Das machen wir gern. Kann es sein, dass er wieder leuchtet? Ja, darum bringen wir ihn in den Turm. Dann bekommt ihr eure Superkräfte, wenn ihr sie braucht. Genial! Wie wäre es mit sofort? Ich halte einfach meine Pfoten hoch und meine Wasserkraft schiebt den Meteoriten an seinen Platz. Wusch! Und ich könnte ihn mit meinem kräftigen Wirbelwind hochheben. Wusch! Nicht, wenn ich ihn zuerst mit meiner Supergeschwindigkeit hochgebracht habe. Als Superhund hattet ihr tolle Kräfte. Und zwar jeder eine andere. Alle mal hersehen. Ich bin super stark. Hey, das ist aber meine Superkraft. Wenig später war der Stein aus dem Weltall sicher im Turm der Einsatzzentrale verstaut. Der Meteorit ist da, wo wir ihn haben wollen. Danke, Rubble. Dann sind wir fertig. Ich wäre gern wieder ein Superhund. Ich hoffe, dass wir unsere Kräfte bald wieder brauchen. Auch Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf und sein Neffe Berthold hatten die Macht des Meteoriten zu spüren bekommen und wollten sie unbedingt zurück. Wie sieht's aus, Neffe? Hast du was gefunden? Noch nicht, Onkel Bürgermeister. Aber ich weiß, dass der Meteorit hier abgestürzt ist. Wenn ein Stück abgebrochen ist, spürt mein Weltraumgesteinsbrockenfinder 3000 ihn garantiert auf. Berthold suchte jedes Stück des Strandes ab. Und da war doch irgendetwas. Wow, er hat echt funktioniert. Ich meine, war ja klar, dass er funktioniert, weil ich ihn gebaut habe. Ich bin eben ein Genie. Das hast du gut gemacht, Genie. So, mach mal Platz, damit sich dein geliebter Onkel die Superbürgermeisterkräfte von diesem... Ein rostiger Kronkorken? Berthold, ich dachte, du wärst ein Genie. Weißt du, Onkel, ich würde bestimmt bessere Dinge bauen, wenn ich die Superkräfte von dem Meteoriten hätte. So wie beim ersten Mal. Da hatte Berthold dank seiner Meteoriten-Superkräfte alles bauen können, was er sich vorstellte. Hilfst du mir wenigstens ein bisschen beim Graben? Kätzchen, helft ihm beim Graben! Bürgermeister Besserwisser warf seinen Chaos-Kätzchen den Kronkorken zu und schnappte sich den fahrenden Katzenkorb. Ich fahre in die Nachbarstadt und mache ein Mittagsschläfchen. Ruft mich an, wenn ihr was Tolles gefunden habt! Dann sauste er davon. Los, mir nach, Kätzchen! Wir suchen den Strand ab! Wenn ich erst meine Superkräfte wieder hab, dann bin ich der Bestimmer. Dann bin ich es nämlich, der Mittagsschlaf machen darf. Eigentlich mag ich gar keinen Mittagsschlaf, also werde ich auch keinen machen. Basta! Doch nun fiel Bertholds Blick auf einen kleinen, glühenden Steinbrocken. Hä? Ich habe ein Stück vom Meteoriten gefunden! Er hob den Stein auf, es blitzte, und sofort begannen Bertholds Hände zu leuchten. Wahnsinn! Und ich habe meine Superkräfte wieder! Und nun passt mal auf, Kätzchen, was für tolle Supergeräte ich baue! Das erste war im Nu fertig. Seht ihr? Ein Schwebebord mit Raketenantrieb. Das ist beeindruckend. Ha? Das Schwebebord sauste durch die Luft und hätte dabei fast den Hochsitz der Rettungsschwimmer umgerissen. Doch eines der Chaoskätzchen streckte einfach seine Pfote aus, hielt den Sitz auf und lenkte ihn hinauf in den weiten Himmel. Na schön, das war auch beeindruckend. Wie habt ihr das gemacht? Na, wie wohl? Ach so, ihr habt auch Superkräfte. Genau so war es. Auch die Chaoskätzchen waren von dem Blitz des Meteoriten getroffen worden. Das heißt, ihr könntet meine Superkomplizen-Miezen sein? Begeistert sahen die Chaoskätzchen nicht aus. Und jetzt werden wir meinen superschlauen Plan umsetzen. Folgt mir in die Nachbarstadt, Komplizen-Miezen. Berthold schwang sich auf sein Schwebebord und sauste davon. Nur mit dem Steuern klappte es noch nicht so gut. Die Chaoskätzchen dagegen hatten anderes im Sinn. Und das bekam Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, zu spüren. Hoppla. Er räumte gerade eine Palette mit Thunfischdosen in seinen Lieferwagen, als das Kätzchen in dem blauen Einsatzanzug zwischen seinen Füßen auftauchte. Na hallo, Kätzchen. Nein, nein. Der Thunfisch ist nicht für dich. Doch da sprang das Kätzchen bereits auf einen Stapel Melonen. Na sag mal. Was für Katzenfutter hast du denn gefressen? Ein Schubs mit der Pfote genügte und die Melonen kugelten auf die Straße. Hey, meine Melonen! Entsetzt rannte Herr Pfeffer den Früchten hinterher und sofort schnappte sich das Kätzchen den Thunfisch. Was? Komm sofort mit dem Thunfisch zurück! Auch Bauer Alfred bekam Besuch. Von einem Kätzchen in einem gelben Anzug, das sich hinter einer Ziege versteckte. Ich komm gleich wieder, Meckerliese. Ich muss nur noch die Kühe melken. Aber da hatte sich das Kätzchen bereits die ganzen Kühe geschnappt und stürmte mit ihnen auf dem Rücken davon. Was? Statt auf die Milch zu warten, hat das Kätzchen mir gleich die gesamte Herde geklaut. Es hatte ja auch Superkräfte. Und die bekam auch Captain Tollpatsch an Bord der Flunder zu spüren. Ja, die Flunder ist voll mit frischem Fisch, Walli. Wenn ich ihn ablade, spendiere ich dir einen Snack. Das gefiel dem Walross. Aber nicht dem Kätzchen, das nun auf einem kleinen Wirbelwind angebraust kam. Das wirbelte jetzt nämlich das ganze Schiff in der Luft herum, warf es an den Strand und schnappte sich die Fische. Oh, eine fliegende freche Fauchkatze? Das melde ich wohl besser der Paw Patrol. Ryder stand oben in der Einsatzzentrale, als sein Pawpad sich meldete. Hallo, Herr Pfeffer, was ist los? Eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen hat mir blitzschnell den ganzen Thunfisch schnippt. Oh, hallo, Bauer Alfred, was gibt's? Oh, meine Kühe! Ein winziges Kätzchen hat die gesamte Herde einfach weggetragen. Captain Tollpatsch, lassen Sie mich raten. Katzenprobleme? Richtige Riesenprobleme. Eine fliegende freche Katze hat mich überfallen und meine Flunder auf den Strand gestoßen. Es sah aus, als hätte sie enorme Superkräfte. Wow, Superkräfte? Kein Super-Einsatz zu groß, keine Superkraftpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten zum gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale hinüber. Nur der Feuerwehrhund nicht. Der kugelte hinein. Wow, Marshall! Super Marshall hat eine super Bruchlandung hingelegt. Der Meteorit begann zu glühen, als der Fahrstuhl sich in Bewegung setzte. Und bald glühte die ganze Zentrale. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Die geheimnisvollen Kräfte erfassten auch die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten. Und Ryder trug einen Raketenanzug. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Und unsere neuen Anzüge sind super cool. Danke, Superhunde, dass ihr euch so beeilt habt. Irgendwoher haben die Chaoskätzchen plötzlich Superkräfte. Was, Kätzchen mit Superkräften? Da muss ich ja schon niesen, wenn ich nur daran denke. Sie bereiten überall in der Abenteuerbucht Probleme. Und wir brauchen euch Superhunde und eure Superpfoten, um sie zu bremsen. In der ganzen Stadt? Also Chase ist super schnell. Aber wie sollen wir anderen das so schnell hinbekommen? Mit euren neuen Superfahrzeugen, die von euren Superkräften angetrieben werden. Stark! Super Chase, du holst mit deiner Supergeschwindigkeit und deinem Superfahrzeug das Kätzchen ein und nimmst ihm mit deinem Energienetz Herrn Pfeffers Thunfisch weg. Die Superpfoten regeln das schon. Und Super Rubble, du schiebst mit deiner Superkraft und deinem Superfahrzeug die Flunder wieder zurück ins Wasser. Und wenn wir sie finden, bringst du Bauer Alfreds Kühe zurück. Super Rubble ist der Retter! Und außerdem brauchen wir Super Sky. Du bringst mit deiner Wirbelwinddüse den Fisch von Captain Tollpatsch zurück. Ich bin der Wirbelwind Super! Superflughund! Alles klar! Die Superhelfer auf vier Pfoten legen los! Ryder breitete seine Flügel aus und stürzte sich in die Tiefe. Chase dagegen machte einen Satz und hakte sich an einem glühenden Seil ein, an dem er hinunter zu seinem Superfahrzeug sauste. Rubble tat dasselbe, während Sky ihren Superflieger startete. Gemeinsam rasten sie los. Doch als sie die Abenteuerbucht erreichten, aktivierte Chase seine Supergeschwindigkeit und hatte das Kätzchen in dem blauen Anzug bald entdeckt und eingeholt. Hey Kätzchen, lass den Thunfisch fallen! Das Chaos-Kätzchen dachte gar nicht daran. Du bist so schnell wie ich, aber sowas hast du nicht. Schnell schleuderte Chase sein Energienetz auf das Kätzchen, das dabei den Thunfisch verlor. Beleidigt machte es, dass es wegkam. Captain Tollpatsch und Wally versuchten unterdessen, die Flunder wieder ins Wasser zu bekommen. Dieses Schiff ist zu schwer, um es anzuschieben. Aber nicht für Super Rubble. Warten Sie, Captain Tollpatsch! Ich schiebe es zurück ins Wasser! Rubble lenkte sein Superfahrzeug einmal kurz gegen das Schiff und schon schaukelte es wieder auf den Wellen. Das war ein super netter Schubser, Super Rubble! Aber auch Berthold steckte mittlerweile wieder in seinem Spezialanzug mit einem viel zu großen Helm und überprüfte gerade in seinem Geheimversteck in den Klippen sein Besserwissermobil. Ja! Da ist mein Superfahrzeug! Na komm, Lietzenmietzen, ist das genial oder super genial? Aber da waren keine Kätzchen. Komplizenmietzen? Wo sind sie hin? Dafür aber tauchte der Bürgermeister auf. Hast du deine Superkräfte wieder? Ich hab doch gesagt, ruf mich an. Wie's aussieht, ist mein Onkel Bürgermeistermobil wieder startklar. Das ist jetzt das Neffenbürgermeistermobil. Was dem Bürgermeister ganz und gar nicht gefiel. Was für ein grauenvoller Name. Ich finde ihn super, denn es gehört jetzt mir. Also ab in die Abenteuerbucht, meine Komplizenmietzen einsammeln und die Stadt erobern. Berthold sprang hinter das Steuer. Was ist mit mir? Ich will auch Städte erobern! Dem Bürgermeister blieb aber nur der fahrende Katzenkorb. Ryder und die Superhunde rasten noch immer durch die Abenteuerbucht. Und natürlich hatte Sky von oben den besten Überblick. Siehst du irgendwo die Fische? Bisher noch nicht, Ryder. Aber dafür die Kühe von Bauer Alfred. Sie sind an der Kreuzung. Rubble, fahr zur Kreuzung und halte das Superkätzchen auf. Wird gemacht! Schnell versperrte Rubble dem Kätzchen mit den Kühen auf dem Rücken den Weg. Lass die Kühe von Bauer Alfred wieder runter! Sonst muss ich mal mit meinen Superpfoten durchgreifen. Er ließ seine Pfoten auf den Boden fallen und löste dadurch so eine Erschütterung aus, dass das Kätzchen die Kühe verlor, die nun auf Rubbles Rücken landeten. Und auch Sky hatte Erfolg. Ryder, ich habe die Fische von Captain Tollpatsch entdeckt. Ich wirbel sie zurück. Vorsichtig näherte sie sich dem Wirbel der kleinen Katze, die den Eimer mit den Fischen gemopst hatte, und wirbelte den Eimer herum. Hab sie! Sehr gut. Du bringst die Fische zur Flunder und wir bringen die Kühe und den Thunfisch zurück. Gut gemacht, Superhunde. Doch die Chaoskätzchen hatten noch viel mehr Unsinn im Kopf. Das bekam auch Onkel Herbert zu spüren, der oben in den Bergen lebte und dort nach Gold suchte. Na sowas! Was ist mit meinen Sachen passiert? Und mit meiner Wäscheleine? Die Leine war weg, genauso wie seine frisch gewaschenen Hemden, Hosen und Socken. Obwohl die gerade wieder auftauchten, in Form eines großen, bunten Balls, mit dem die Chaoskätzchen spielten. Hey, das ist doch kein Wollknäuel, das ist meine Wäsche. Wenn ich euch erwische, ihr frechen kleinen Kätzchen. Aber das tat schon Berthold, der nun in seinem Neffen Bürgermeistermobil angebraust kam. Komplizenmietzen, euer Anführer ist da. Ihr müsst jetzt tun, was immer ich sage. Aber zuerst, um echte Superkomplizenmietzen zu sein, braucht ihr neue Superanzüge. Schnell baute Berthold eine Maschine mit einem großen Hebel an der Seite und scheuchte die Kätzchen hinein. Und als sie wieder herauskamen, steckten alle in ihren Super-Einsatzanzügen, die denen der Superhunde wirklich sehr ähnlich sahen. Seht her! Neffenbürgermeister Besserwisser Superkomplizenmietzen! Nichts hält uns jetzt mehr auf! Was? Hä? Sein Helm rutschte Berthold mal wieder über den Kopf. Er war wirklich viel zu groß. Schon waren die Kätzchen auf und davon, dem Ball hinterher. Diese Katzen denken immer nur an Spielen. Das bringt mich auf eine Idee. Berthold streckte die Hände aus und baute im Nu einen Laser, den er auf dem Dach des Neffen Bürgermeistermobils befestigte. Haha! Dann schwang er sich hinter das Steuer. Ja, mit einem Laserpointer wollen alle Katzen spielen. Hallo Kätzchen, wer will spielen? Geschickt schwenkte er den Laserstrahl vor den Kätzchen hin und her. So ist es gut. Immer schön dem roten Punkt folgen. Und lockte sie so ins Innere seines Fahrzeuges. Ryder und Chase brachten unterdessen den Thunfisch zu Herrn Pfeffer zurück. Danke, Chase. Ich hoffe, ihr findet die Kätzchen bald, bevor sie noch mehr Dummheiten machen. Den ersten Hinweis bekamen sie von Onkel Herbert. Ryder, Superkätzchen, meine Kleidung. Ich weiß, wo wir anfangen müssen zu suchen. Na los! Das Neffen-Bürgermeistermobil raste durch die Straßen der Abenteuerbucht. Gemeinsam mit meinen Komplizen, Miezen, zeige ich der Abenteuerbucht, wer der wahre Superbürgermeister ist. Berthold war so von sich überzeugt, dass er erst sehr spät bemerkte, dass sich die Kätzchen den Steuerhebel des Lasers geschnappt hatten. Hey, damit dürft ihr nicht spielen. Wenn ihr den Laser anmacht, wird es vielleicht... Zu spät. Der Laser hatte bereits einige Steine vor ihnen auf der Straße in zwei Teile geteilt. Gefährlich. Oder aber es hören endlich alle auf mich, so wie ich es will. Und Berthold wusste auch schon genau, wie er das anstellen würde. Ja, ich schneide die Abenteuerbucht einfach ab und verleg sie ins Meer. Und dann werde ich Bürgermeister meiner eigenen Insel. Bürgermeister Besserwisser ahnte nichts von Bertholds Plänen. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, seinen Neffen einzuholen. Da seid ihr ja. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause kommt. Na, wer möchte ein Häppchen Fisch? Niemand. Die Chaoskätzchen waren viel zu sehr mit dem Laser beschäftigt, dessen Strahl sie jetzt auf den fahrenden Katzenkorb richteten. Aber was? Nein! Ah! Onkel! Hört auf damit! Die Kätzchen hörten aber nicht und trieben den Bürgermeister vor sich her. Doch auch Sky und Ryder hatten die Ausreißer jetzt entdeckt. Na, da sind sie doch. Sky, nicht, dass der Laser den Bürgermeister erwischt. Ich bin der Superflughund. Sky ging in den Sturzflug und schnappte sich den Bürgermeister mit ihrem Wirbel. In letzter Sekunde, bevor der Laserstrahl den fahrenden Katzenkorb erwischte. Oh nein, die Superhunde. Ich werde trotzdem Bürgermeister meiner eigenen Insel. Pfoten weg vom Laser. Ich wusste nicht, dass Superkätzchen genauso frech sind wie normale. Sky setzte Bürgermeister Besserwisser am Strand in der Nähe der Klippen ab. Hier sind Sie in Sicherheit, Herr Bürgermeister. Jetzt muss ich helfen, Ihren Neffen einzufangen. Könnt ihr mit den Superkräften auch meinen fahrenden Katzenkorb reparieren? Kein fahrender Katzenkorb, kein Onkel Bürgermeistermobil. Na, wenigstens habe ich noch meinen Hut. Den der Laserstrahl ihm aber gerade vom Kopf holte. Berthold war überhaupt nicht zufrieden mit den Chaoskätzchen. Komplizenmiezen, ich will, dass ihr euch benehmt. Bitte. Aber die Miezen waren viel zu sehr mit dem Laserstrahl beschäftigt, schwenkten ihn nach rechts und nach links und richteten dabei großen Schaden an. Super Chase versuchte sie zu stoppen. Berthold, halt an! Du und deine Superkatzen, ihr schneidet die Stadt ab! Genial, was? Genauso wollte ich es haben. Wenn die Stadt abgeschnitten ist und davontreibt, nennen wir sie Berthold Besserwisserinsel! Und sie bekommt einen Superbürgermeister, mich! Hahaha! Und festhalten, Kätzchen! Das Neffen-Bürgermeistermobil schleuderte herum und brauste in die entgegengesetzte Richtung davon. Ryder! Berthold und die Kätzchen machen Unsinn mit einem Riesenlaser. Und sie fahren in eure Richtung. Rubble, kannst du ihnen den Weg versperren? Rubble ist der Retter! Rubble stemmte sich mit seinen Pfoten gegen einen hohen Felsen und schob ihn mit seinen Superkräften einfach auf die Straße. Daran kommen sie nicht vorbei. Schon kam das Neffen-Bürgermeistermobil angerast und der Laserstrahl schnitt dabei weitere Teile der Abenteuerbucht ab. Kätzchen, hört auf mit dem Laser zu spielen! Auch den Teil des Strandes, wo Sky den Bürgermeister abgesetzt hatte. Oh, oh nein! Der Felsen, auf dem er stand, brach ab und trieb aufs Meer hinaus. Nein! Das nehme ich besser selbst in die Hand! Schnell baute sich Berthold eine Laserfernbedienung. Haha! Jetzt kann keiner den Laser bedienen, außer mir! Was er natürlich gleich ausprobierte. An Rubbles Straßensperre. Ryder! Berthold ist mit Carajo durch meine Sperre gesaust und fährt auf die Stadt zu! Wir sind unterwegs. Hilfe! Mal wieder! Und wir müssen einen Bürgermeister aus dem Wasser retten. Zuma? Das mache ich mit einer Superwelle auf die Schnelle. Der Felsen mit dem Bürgermeister ging allerdings bereits unter. Oh, meine winzige Insel wird winziger und winziger. Aber Zuma sauste in seinem Luftkissenboot schon über das Wasser. Aufgepasst, jetzt kommt die Welle! Schneller wurde er, immer schneller. Die Welle wurde größer und schob den Felsbrocken mit dem Bürgermeister Richtung Ufer. Oh, Hilfe! Was der allerdings erst bemerkte, als er schon in Sicherheit war. Im Gegensatz zur Abenteuerbucht. Jetzt passt mal auf, wie genial ich bin. Wenn ich die Abenteuerbucht mit dem Laser abgetrennt habe, ist mein supersicherer, mega cooler Plan vollbracht. Doch das würden Ryder und die Fellfreunde niemals zulassen. Superhunde, habt ihr Berthold gefunden? Am Bahnhof keine Spur von Berthold. Und am Strand ist er auch nicht. Ich bin in der Stadt. Genauso wie das Neffen-Bürgermeistermobil. Ich sehe ihn. Er fährt in Richtung Rathaus. Sehr gut. Chase, fahr hin und versuch ihn aufzuhalten. Doch dafür blieb kaum noch Zeit. Fast geschafft. Es fehlen nur ein paar Meter und die Abenteuerbucht schwimmt aufs offene Meer hinaus. Berthold näherte sich nun dem Rathaus, vor dem Bürgermeisterin Gutherz sich gerade um ihre Blumen kümmerte. Haben wir nicht wieder ein wunderschönes Tulpenbeet, Henrietta? Alles, was uns noch fehlt, ist ein Wassergraben. Sofort begann das weiße Huhn zu picken. Du bist so ein süßes, hilfsbereites Hühnchen. Wo habe ich denn meinen Spaten? Doch den brauchte die Bürgermeisterin nicht mehr. Der Laserstrahl hatte das Tulpenbeet bereits in zwei Teile geteilt. Das ist zu tief, Henrietta, viel zu tief. Nun kam auch das Neffen-Bürgermeistermobil in Sicht. Doch auch Chase war dank seiner Supergeschwindigkeit zur Stelle. Bis hierher und nicht weiter, Berthold. Wow! Erschrocken trat Berthold auf die Bremse. Doch dabei lenkte er den Laserstrahl aus Versehen auf die Glocke des Rathausturms. Ups! Aber das bemerkte die Bürgermeisterin erst. Mir ist wenigstens noch eine wunderschöne Tulpe geblieben. Als die Glocke genau auf der Tulpe landete. Das ist eine Riesenkatastrophe. Ich rufe besser die Paw Patrol. Oh. Keine Sorge, die Superhunde sind bereits da. Berthold störte das nicht. Los, ärgert sie, Komplizen-Miezen. Gehorsam hüpften die Chaoskätzchen auf die Straße. Und drei von ihnen liefen direkt auf Chase zu. Nicht so da rankommen. Ich bin super allergisch. Achu. Ein Schubs mit der Katzenpfote reichte. Da flog Chase mit seinem Superfahrzeug bereits einige Meter weit durch die Luft. Allerdings unbemerkt von Rubble. Oh, was für schnuckelige, knuddelige, freche kleine Kätzchen. Der seine Meinung schnell änderte. Pfoten weg von meinem Fahrzeug. Zu spät. Eines der Kätzchen setzte schon die schwere Kugel hinten an Rubbles Superfahrzeug in Gang, mit der er normalerweise Mauern und Wände zum Einsturz bringen konnte. Sie hing an einem Kran und drehte sich nun wild im Kreis herum. Das reicht. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir schalten den Laser aus. Aber wie? Berthold war nämlich schon weitergefahren. Doch Rubble nahm die Verfolgung auf, bemerkte das Kätzchen mit den Wirbelwindflügeln aber erst, als es schon genau über ihm war. So sieht der Punktestand aus. Bertholds Komplizenmiezen 2. Ryders Versagerhunde 0. Berthold war sich seiner Sache wirklich sehr sicher. Wir müssen Berthold irgendwie stoppen, Superhunde. Aber diese Superkatzen kommen uns dauernd in die Quere, Ryder. Ja, aber ich habe eine Idee. Rocky, wir brauchen dich und deine Energiewerkzeuge schnell. Rocky rockt. Kurze Zeit später war Rocky auch schon zur Stelle. Was brauchst du, Ryder? Das beste Katzenspielzeug, das dir einfällt. Und während sie abgelenkt sind, schalten wir Bertholds Laser aus. Ein Superkatzenspielzeug kommt sofort. Es gab nichts, was Rocky nicht bauen konnte. Und bin fertig. Vor ihnen lag eine riesige Spielzeugmaus. Toll, das werden die Kätzchen sicher lieben. Ryder behielt recht. Kaum hatten die Kätzchen die Maus entdeckt, sprangen sie auch schon auf ihr herum und beachteten Berthold und auch die Superhunde nicht mehr. Hey, wo wollt ihr hin? Unsere Chance. Meinst du, du schaffst es, vor ihm an der Klippe zu sein? Und ab, ich zeig's dir schnell. Chase stürmte los. Und mit seiner Supergeschwindigkeit kam er dem Neffen-Bürgermeistermobil immer näher. Kätzchen, vergesst die dumme Spielzeugmaus! Schnell richtete er den Laserstrahl auf die Maus, die sofort zerplatzte. Und stopp den Hund! Jetzt rannte das Kätzchen im blauen Anzug los. Ebenfalls mit Supergeschwindigkeit. Und viel zu schnell tauchte es hinter Chase auf. Super Chase nieste so doll, dass er ausrutschte und das Kätzchen mit ihm. Nur noch wenige Meter lagen vor Berthold und seinem Laserstrahl. Dann würde die Abenteuerbucht aufs Meer hinaustreiben. In dieser Stadt wird es gleich richtig nass. Ich weiß, was wir machen. Wenn wir die Satellitenschüssel vom Superturm direkt vor den Laserstrahl halten, wird er zurückgeworfen und zerstört sich selbst. Das war zumindest ein Versuch wert. Ryder flog hinauf auf den Superturm der Einsatzzentrale und warf Sky die Schüssel zu. Hier, Sky! Dann fangen wir mal den Laserstrahl ein! Aber ihr blieb fast keine Zeit mehr. Es fehlen nur noch ein paar Meter und meine Insel... Berthold erstarrte. Denn wie aus dem Nichts war Sky vor ihm aufgetaucht und richtete die Satellitenschüssel nun genau auf den Laser. Sofort wurde der Strahl aufgesaugt und zurückgeworfen, änderte dadurch die Richtung, traf das Neffen-Bürgermeistermobil und erlosch. Das Fahrzeug geriet sofort ins Schleudern und Berthold fand sich im Gras wieder und war richtig wütend. Ihr habt meinen Laser gelasert? Ja, der bestand nur noch aus Einzelteilen. Wie kommt ihr dazu, schon wieder meinen Plan zu zerstören? Kein Problem, ich werde ihn reparieren. Doch er hatte keine Superkräfte mehr. Hä? Wo sind meine Kräfte? Komplizmiebsen repariert ihn sofort. Nein. Eure sind auch futsch? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Meteoritenstück hier in meiner... Hey, wo ist es hin? Es war Berthold aus der Tasche gefallen und lag auf der Wiese. Aber der Junge sah es nicht. Ryder, Berthold und die Katzen haben ihre Superkräfte verloren. Aber es war zu spät. Der Boden bricht auseinander. Wir müssen ihn zusammenhalten, sonst schwimmt die Stadt weg. Das schaffen wir nicht mehr. Es tut mir so leid. Aufgeben kam nicht in Frage. Ich habe gehört, die Stadt braucht einen Rettungshund. Entschlossen lenkte Marshall sein Superfahrzeug genau über den Spalt, der die Abenteuerbucht vom Festland trennte und immer breiter wurde. Super, Marshall! Dann leg mal los! Marshall raste also den Graben entlang und verschloss den Spalt dabei mit glühendem Feuer, das sofort erkaltete. Es funktioniert! Und wie das funktionierte. Also fuhr Marshall einmal quer durch die Abenteuerbucht, bis diese wieder mit dem Festland verbunden war. Und versorgte sogar die Tulpen vor dem Rathaus noch mit frischem Wasser. Berthold bekam davon allerdings nichts mit. Er suchte immer noch das Meteoritenstück. Es muss doch irgendwo hier sein. Aber zunächst tauchte erst einmal sein Onkel auf. Oh, Neffe, du musst mit deinen Superhänden meinen fahrenden Katzenkorb reparieren. Das kann ich nicht. Ich habe meine Superkräfte verloren. Aber... womit spielten die Kätzchen denn da? Mein Meteoritenstück! Berthold stürmte auf die Kätzchen zu. Doch die gaben dem kleinen Felsstück aus dem All einen Schubs. Nein, Kätzchen, nicht! Und es fiel ins Meer. Wenigstens habe ich noch mein Neffenbürgermeistermobil. Das jetzt von dem kaputten, fahrenden Katzenkorb getroffen wurde. Mein Neffenbürgermeistermobil! Und ebenfalls die Klippen herunterstürzte. Naja, ich habe wenigstens noch meinen Hut. Oder auch nicht. Denn der wurde ihm plötzlich vom Kopf gefegt. Von dem Ball, dem Onkel Herbert immer noch hinterherrannte. Die Abenteuerbucht war gerettet. Und die Bewohner in Sicherheit. Vielen Dank, Superhunde. Endlich ist in der Abenteuerbucht wieder alles normal. Gern geschehen. Wenn freche Superkatzen mal wieder Schaden anrichten, ein Anruf reicht.